Gefahr Nummer 6. Alternative Technologien. Auf diesen Punkt werde ich im nächsten Kapitel noch genauer eingehen. Daher werde ich an dieser Stelle nur der Übersicht halber ein paar Aspekte dieser Gefahr anreißen. Das Hauptmanko einer Blockchain besteht darin, dass jeder alles wissen muss. Die Geschwindigkeit und Rechenleistung eines Nodes bildet damit die Grenze für die gesamte Blockchain. Wenn der betreffende Node nicht mehr als 100 Updates pro Sekunde verarbeiten kann, ist dies die maximale Kapazität der gesamten Blockchain. Sonst gibt es in diesem System keinen Konsensus. Viele Systeme würden aber tausende Updates pro Sekunde benötigen. Einige neuere Ansätze gehen deshalb in die Richtung, dass Konsensus nicht mehr im ganzen System herrschen muss. Solche Technologien wie Directed Acrylic Graphs, DACs, zu denen auch das Tangle gehört, oder Gossip und Gossip-Protokolle, zu denen der Hashgraph gehört, können hier als ernsthafte Gefahr bzw. als Konkurrenten für die Blockchain-Technologie angesehen werden. Man muss diese Sichtweise jedoch mit Vorsicht betrachten, denn beide Konzepte befinden sich noch nicht in einer tatsächlichen Nutzungsphase. Aus heutiger Sicht werden sich Blockchains wohl eher durchsetzen und nicht die alternativen Technologien, auch wenn hier noch einige interessante Neuerungen kommen werden. Wenn du mehr über diese Technologien wissen willst, gib einfach Julian Hosp IOTA und Julian Hosp Hashgraph in Google ein.